Potter ist ein Appenzeller, ei oloreri, ei holoreri, er ist ein Kas mit Zantendella, ei oloreri, ei ho. Ui, rinneri, tulio, oloreri, ei holoreri, rinneri, tulio, oloreri, ei ho. Meine Schwester ist eine noble Dame, jolorari, ei holorari, hat sieben Kinder und nur kein Mann, jolorari, ei ho. Yolorari, ei holorari, yolorari, ei ho. Holorari, ei ho, holorari, ei ho. Mein Bruder ist ein Kupferschmied, jolorari, ei holorari, der nimmt gleich mit zu Wasser, sieh, jolorari, ei ho. Hola, radio,